Unter dem Alexanderplatz haben die Nazis ein riesiges System von Bunkern angelegt. 8000 Leute sollen angeblich Platz darin gehabt haben. Ich bin so verrückt, da auch noch hinzugehen. Neuerdings ist Kunst drin. Das Paradiesprojekt nennt sich die ganze Sache. Künstler aus aller Herren Länder, vor allem aus Deutschland und Russland, stellen ihre Werke aus. Und sie haben mich hingeschickt, die ganze Sache anzugucken. Ausgerechnet mich. Ich trete den Raum, in dem ich eine Rampe hinuntergehe, führt in die Tiefe. Es wird dunkel, nur Glühbirnen an den Wänden weisen den Weg und Pfeile am Betondecken gesprayt. Ich komme an eine Tür, verrostete Rahmen, ein Foto einer schlafenden Frau. Es ist warm, es ist stickig. Hallo? Eine dunkle Zelle, in der Mitte ein brauner Quader. Vier leuchtende Bilder auf jeder Seite. Darauf dreidimensionale Fotos. Eine nackte Frau mit Schürze und Kopftuch. Ein Zelt, eine Hütte aus Holz. Kiefernwald, Sonne, Gras, Laub. Die Frau sammelt Pilze. Die Frau sitzt nackt in dem Zelt. Trinkt Champagner. Mein Atemdampf. Die Zelle daneben, Backsteinwände, Gekritzel an den Wänden, auf Butterbrotpapier. Stachel aus Gips ragen aus den Wänden. Eine einzige Lampe am Eingang wirft gespenstisches Licht. Die Schritte hallen. Eine völlig dunkle, leere Zelle. Licht fällt aus einem Loch. In der oberen linken Ecke. Eine schwere Eisentür versperrt den Durchgang zur nächsten Zelle. Die Geräusche der arbeitenden Künstler werden leiser. Ich will raus! Eine dreieckige Zelle mit niedrigen Decken. Eine überdimensionale Barbie-Puppe steht in einem Blumenbeet. Eine Schreibtischlampe wirft das Licht. Eicheln sind auf dem Boden zerstreut. Es ist eng. Eindruck der Verwesung. Leuchtstoffröhren erhellen die Zelle. Fotos von Jungen und Mädchen in der Pubertät sehen aus wie Werbeplakate, darunter Slogans: The way aroused when looking around. Experience to fully grasp the concept. P40, P41, P39. Ich finde hier nicht wieder raus. Nach oben führt eine Rampe. Da ist dunkel. Sie ist abgesperrt. Jetzt die Rampe nach unten. Kreidepfeile. Da muss der Ausgang sein. Ich will raus! Ich verlasse die Ausstellung durch eine gelb lackierte Tür. Bis Raid, der ganz normale Berliner U-Bahn-Wahnsinn, gekachelte Wände, unwirkliches Licht. Ich sehe den Abendhimmel, ich höre den Alexanderplatz, ich kann ein Straßenschild sehen, jetzt schon den Fernsehturm, Busse. Wenn das da unten der Underground ist, dann bin ich jetzt wieder in der wirklichen Welt. Gleich fährt die Straßenbahn vorbei.